HR2 Kultur. Wissenswert. Die Heimat der Deutschen, das war seit dem tiefen Mittelalter das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Das erzählt Professor Eckhard Franz, der ehemalige Direktor des Hessischen Staatsarchivs in Darmstadt. Das Römische Reich Deutscher Nation war das alte Reich, das aus dem Mittelalter als Konglomerat der hier im Land bestehenden Herrschaften entstanden war, mit dem Kaiser an der Spitze. Und das Haus Habsburg hat mit ein paar Unterbrechungen dann bis zum Jahre 1806 den römischen Kaiser gestellt, der ursprünglich tatsächlich an den römischen Kaisertitel anknüpfte und auch in Rom gekrönt wurde in guten alten Zeiten. Später rutschte die Krönung dann nach Frankfurt. In Frankfurt war zuletzt 1792 der Habsburger Franz II. Zum Kaiser gekrönt worden. Das Reich war reformbedürftig, das konnte jeder sehen. Und unter den deutschen Ländern war eine Großmacht entstanden, die sich um das Reich nicht mehr scherte, Preußen. Trotzdem hätte das Heilige Römische Reich Deutscher Nation noch lange halten und vielleicht auch reformiert werden können, wenn in Frankreich nicht die Revolution ausgebrochen wäre. Österreich, Preußen und Großbritannien versuchten die Gunst der Stunde zu nutzen und fielen in Frankreich ein. Zu den Waffenbürger, schließt eure Reihen, marschieren wir. Möge das unreine Blut unserer Feinde unsere Äcker tränken. Die blutrünstige Nationalhymne der Franzosen ist 1792 bei einem Feldzug gegen Österreich entstanden. Der Krieg ging anders aus, als die Gegner Frankreichs erwartet hatten, weil in Frankreich zum ersten Mal das Volk bewaffnet wurde. Zum Schluss standen die Franzosen am Rhein. In den Auseinandersetzungen mit dem revolutionären Frankreich hat Frankreich die Abtretung des linken Rheinufers durchgesetzt. Das geht in mehreren Schritten. Das fängt in den Koalitionskriegen, sagen wir 1797, 98 an und ist dann mit dem Frieden von Lüneville endgültig passiert. Genau, also im Frieden von Lüneville ist das linksrheinische deutsche Territorium endgültig an Frankreich abgetreten worden. Dr. Matthias Stickler ist Privatdozent für Geschichte an der Universität Würzburg. Damit bildete für 14 Jahre der Rhein die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Städte wie Mainz, Köln, Trier sind französische Städte geworden. Und damit ging auch eben diese Entschädigungsfrage, kam ins Laufen, weil diejenigen Reichsstände, die linksrheinisch Gebiet verloren hatten, die wollten nun entschädigt werden durch Gebiet auf dem rechten Rheinufer. Und da kam die Reichskirche auf einmal ins Blickfeld und die kleineren deutschen Staaten. Der große Verlierer in diesem Spiel war am Ende die Kirche. Viele Bischöfe, Erzbischöfe, Äbte oder Fürstpröpste waren nicht nur geistliche Würdenträger, sie waren auch weltliche Herrscher über ganze Territorien. Ihnen nahmen nun die weltlichen Fürsten die Herrschaft weg und entschädigten sich damit für die Gebiete, die sie links des Rheins an Frankreich verloren hatten. Ein Beispiel ist das Schicksal des Fürstbistums Fulda. Die nassauischen Fürsten hatten Gebiete um Saarbrücken sowie die Statthalterwürde über die Niederlande verloren. Zum Ausgleich erhielten sie nun dafür Fulda. In Frankreich machte der walderkorsische Artilleriehauptmann Napoleon Bonaparte eine der erstaunlichsten Karrieren der Weltgeschichte. 1799 setzte er sich in einem Staatsstreich an die Spitze einer Militärdiktatur. 5 Jahre später krönte er sich selbst zum Kaiser der Franzosen. Er herrschte über ein Land, dessen östliche Grenze nun am Rhein lag. Und gegenüber den beiden Großmächten im Osten, Österreich und Preußen, benötigte er einen Schutzgürtel. Napoleon verfolgte das Kalkül mit seiner Deutschlandpolitik, Österreich und Preußen zu schwächen, indem er eine Art Schutzgürtel von mittleren deutschen Staaten errichtete, die mit Frankreich verbündet, man könnte auch sagen, also von Frankreich abhängig waren. Dieses dritte Deutschland, wie man das dann nennt. Das Mittel dazu war der sogenannte Rheinbund von 1806. Napoleon forderte zahlreiche Fürsten auf, das alte Reich zu verlassen und einem neuen Fürstenbund unter französischer Führung beizutreten. Die ganze Bandbreite der Reaktionen zeigen allein schon die Fürsten auf hessischem Gebiet. Die Frage war, speisen oder gespeist zu werden, wie es der nassauische Geschäftsträger in Paris formulierte. Die beiden nassauischen Fürsten arrangierten sich rechtzeitig mit Frankreich, wobei sie ihre Verhandlungsposition mit reichlich Bestechungsgeldern aufbesserten. Der Landgraf von Hessen-Darmstadt vollzog erst in letzter Minute den Kurswechsel, nachdem ihm Napoleon französische Truppen zum Überwintern ins Land gelegt hatte. Noch heute ist das Wort Oscherow in Südhessen ein Schimpfwort. Es erinnert an das Schreckensregiment des französischen Generals Augereau. Der Kurfürst von Hessen-Kassel schwankte etwas zu lange. Kassel wurde von französischen Truppen besetzt und Kurfürst Wilhelm IX. Musste ins Exil fliehen. Die hessischen Fürsten waren aber eher Randfiguren im viel größeren Rheinbund, der sich tatsächlich den gesamten Rhein entlang zog. Matthias Stickler. Die großen Staaten sind gewesen Bayern, Württemberg, Baden. Dann das Großherzogtum Hessen-Darmstadt war eines der Gründungsmitglieder. Dann das Großherzogtum Berg, einer dieser französischen Vasallenstaaten, die also mit Familienmitgliedern des Hauses Napoleon besetzt wurden. Dann auch die beiden nassauischen Fürstentümer, die dann zum Herzogtum ja erhoben wurden. Später kamen dann auch noch Staaten hinzu, wie das neu geschaffene Königreich Westfalen unter dem König Jerome. Dann auch Sachsen, die thüringischen Staaten, die beiden Mecklenburgs. Also im Jahr 1812 umfasste der Rheinbund alle deutschen Staaten außer Preußen und Österreich. Die neuen Alliierten Frankreichs wurden großzügig mit Titeln belohnt. Bayern und Württemberg wurden zu Königreichen. Andere, wie der Kurfürst von Baden oder der Landgraf von Hessen-Darmstadt, wären auch gerne Könige geworden. Für sie wurde ein neuer Titel erfunden, für den es in der deutschen Geschichte kein Vorbild gab, der Großherzog. So durfte sich zum Beispiel Landgraf Ludwig X. von Hessen-Darmstadt fortan Großherzog Ludewig I. nennen. Für den Rheinbund waren auch eigene Institutionen vorgesehen mit einer eigenen Verfassung und einem Bundestag in Frankfurt, das übrigens wenig später auch zu einem Großherzogtum wurde. Aus den Institutionen wurde nichts, weil Württemberg und Bayern nichts von ihrer neu gewonnenen Souveränität abgeben wollten. Napoleon störte sich nicht daran. Er hat einmal unverblümt ausgedrückt, was er eigentlich vom Rheinbund wollte. Des hommes et de l'argent, Soldaten und Geld. Eckhard Franz. Das war ganz klar in den Rheinbundverträgen festgelegt, wie viele Soldaten die einzelnen Staaten stellen mussten. Und für Hessen etwa waren das 4000 Mann. Die marschierten dann schon in dem Krieg gegen Österreich 1808 mit. Im Folgejahr hat Napoleon einen Bruder zum König in Spanien gemacht. Und der brauchte dort Unterstützung, weil ihm die Engländer dort ziemlich zugesetzt haben. Und da ist nassauische Truppen, sind hessen-darmstädtische Truppen hinmarschiert. In Spanien lernten die Hessen die schreckliche Bedeutung des Wortes Guerillakrieg kennen. Zum Schluss gerieten sie in Andalusien in Gefangenschaft. Und so ist wenigstens ein großer Teil von ihnen mit dem Leben davon gekommen. Die große Katastrophe, das weiß man ja nun, war dann der Feldzug nach Russland 1812, wo nun wirklich zwei Drittel nicht wiedergekommen sind. Nach dem Fiasko seines Russlandfeldzugs meinte Napoleon, er habe nichts verloren, denn in seiner Armee seien hauptsächlich Deutsche gewesen. So paradox es sich anhört, die unersättliche französische Kriegsmaschine hat aber auch zu zahlreichen Reformen geführt. Dr. Klaus Eiler leitet das hessische Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden, also im ehemaligen Territorium des Herzogtums Nassau. Dort hatte es bis dahin an die 1000 verschiedene Steuern gegeben, genau genommen 991 verschiedene Steuerarten. Dieses Steuersystem war zutiefst ungerecht und hier hat man in der Tat eine Reform durchgeführt, die heute als Vorbild dienen könnte, noch bei unserer Steuerdiskussion, indem man ein kompliziertes Steuersystem stark vereinfacht hat. Und das beruhte eben in erster Linie auf dem Grundbesitz, der dann auch neu taxiert werden musste. Eine Reform bedingt die andere. Wer Grundbesitz besteuern will, muss den Grundbesitz erstmal registrieren, also Kataster aufstellen. Auch das war neu. Daneben gab es noch eine Gewerbesteuer, das war's. Aus 991 Steuern waren 2 Steuern geworden. Vielleicht war das aber noch nicht einmal das Revolutionärste, denn niemand war mehr von der Steuerpflicht ausgenommen, auch der Adel musste Steuern auf seinen Grundbesitz zahlen. Und die Steuerreform war nur eine von zahlreichen Reformen nach französischem Vorbild. Die Gewerbefreiheit wurde eingeführt, bis dahin hatten noch die mittelalterlichen Zünfte existiert. Mit der Gewerbefreiheit wurde die Grundlage für die spätere Industrialisierung gelegt. Die Bauern, damals die Mehrheit der Bevölkerung, wurden aus der Leibeigenschaft befreit. Die Leibeigenschaft ist aufgehoben worden im Jahr 1808. Das war in der Tat ein Fortschritt. Es gibt sogar auch Leibstrafen übrigens mit Auspeitschungen und Prangerstellen und sowas. Das war durchaus noch ganz mittelalterlich, dieses System. Im Grunde wurde ein völlig neues Menschenbild aus Frankreich importiert. Bis dahin hatten sich die Menschen als Teil einer Gemeinschaft gefühlt, zum Beispiel als Mitglied einer Zunft oder einer Glaubensgemeinschaft. Nun kam es darauf an, was der Einzelne leistete. Und das Herzogtum Nassau probierte auch eine Neuerung aus, die für die Deutschen bis dahin ein Fremdwort gewesen war, eine Verfassung. Nassau war der erste Staat, der in Deutschland eine Verfassung hatte. Die nassauische Verfassung ist eine ständische Verfassung. Ja, sie ist nicht im heutigen Sinne demokratisch. Ja, es ist eine ständische Verfassung. Vor allen Dingen das Budgetrecht wurde hier verankert. Und es hat ja auch zu heftigen Auseinandersetzungen später zwischen Herzog und diesen Ständen gegeben. Nicht? Aber die Stände sind nie aufgehoben worden. Durch den Gebietsausgleich waren Territorien entstanden, in denen Katholiken und Protestanten zusammenleben mussten. Die protestantischen Nassauer herrschten, wie erwähnt, zum Beispiel zeitweilig über das katholische Fulda. Angesichts solcher Verhältnisse konnte sich ein Fürst nicht mehr über die Religion definieren. Das sind nur einige der Umwälzungen, die Eckart Franz so zusammenfasst. Im Endeffekt gehört zu den Befreiungen, die man hat, Gewerbefreiheit, also die Freigabe aus dem Zunftwesen. Es gehört die landwirtschaftliche Befreiung, die Bauernbefreiung, die Abschaffung der Leibeigenschaft. Es gehört dazu, ganz wichtig, durch diese neu geschaffenen Grenzen, der kirchliche Ausgleich, die Trennung in gewissem Umfang von Kirche und Staat, die noch nicht konsequent vollzogen ist, aber zumindest die Gleichberechtigung der Konfessionen in einem Staat, die es bis dahin nicht gab. Es gehört dazu die Reform des Schulwesens, weil das Schulwesen bis dahin weitgehend an die Kirche gebunden war, konfessionell geprägt war, das lief auch nicht mehr, wenn sie mehrere gleichberechtigte Konfessionen hatten. Es gehört natürlich dazu, mit der Abschaffung der alten ständischen Verhältnisse, die Neuordnung des Steuerwesens, der Finanzen, die Abschaffung der Steuerprivilegien, sagen wir für die Kirche oder für den hohen Adel. Uns gehört, damit sind wir wieder bei dem militärischen Ansatz dazu, eine Neuordnung des Militärwesens. Denn mit den Truppen, die Napoleon brauchte, ging das nicht mehr mit dem alten Söldnerverfahren. Nicht die Wehrpflicht ist auch eine Erfindung dieser napoleonischen Zeit. Der Rheinbund hielt nur 7 Jahre lang. Mit den Niederlagen Napoleons brach er 1813 zusammen und von der damaligen Staatenwelt ist nur Liechtenstein übrig geblieben. Man könnte den Rheinbund von daher für eine Episode der deutschen Geschichte halten, gerade gut genug für eine Fußnote. Aber der Rheinbund hat den Deutschen einen Vorgeschmack auf die moderne Welt gegeben. Vor allem in den ehemals französisch beherrschten Gebieten wie um Mainz herum begeisterten sich die Bewohner weiter für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Also der Rheinbund ist meiner Meinung nach eine sehr unterschätzte Epoche der deutschen Geschichte. Das war noch bis in die frühe Bundesrepublik so, war Rheinbund quasi ein Synonym für Fremdherrschaft. Also noch die DDR hatte die Bundesrepublik als Rheinbund bezeichnet und das meinte sie abfällig im Sinne einen Vasallenstaat des Westens. Man muss allerdings, denke ich, sehen, der Rheinbund hat für die deutsche Geschichte eine ganz wichtige Funktion, weil der Rheinbund der rechtliche Rahmen dafür war, dass die deutschen Einzelstaaten Souveränität ausbilden konnten und dass sie eigentlich zu Staaten wurden. Matthias Stickler geht sogar so weit, das deutsche System der Bundesländer auf den Rheinbund zurückzuführen. Jedenfalls sind aus dem Rheinbund Territorien mit einem einigermaßen geschlossenen Staatsgebiet hervorgegangen. Das war nicht mehr der Flickenteppich des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation mit den über 1000 Territorien, wo ein Reichsfreiherr ein einzelnes Dorf besitzen konnte. Im Rheinbund wurden die Strukturen vorgeprägt, aus denen 1,5 Jahrhunderte später Bundesländer geworden sind. Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. HR2 Kultur. Wissenswert. Von Montag bis Freitag um 8:30 Uhr.